Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wie gestern Abend bekannt wurde, kam bereits am 6. April ein Baby zur Welt, dessen Erbgut nicht auf natürliche Weise von Vater und Mutter stammt. Im Vorfeld einer Medizinertagung in den USA berichtet die Wissenschaftszeitschrift New Scientist über diese Geburt. Die Ärzte aus New York hatten den Embryo in Mexiko R und G gezeugt, da das entsprechende Verfahren in den USA nicht zugelassen ist. Vom Drei-Eltern-Baby ist jetzt die Rede und von der ersten Keimbahntherapie. Im Studio mein Kollege Michael Lange, der sich als Wissenschaftsjournalist mit den verschiedenen Methoden der künstlichen Befruchtung journalistisch beschäftigt. Michael, wieso spricht man von einem Drei-Eltern-Baby? Das Erbmaterial stammt tatsächlich von drei Personen, ein Zellkern von der Mutter, ein Zellkern vom Vater und zusätzlich noch die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zelle, von einer Eizellenspenderin. Man hat die Eizelle dieser Eizellenspenderin genommen und hat deren Zellkern entfernt. Dann blieben nur die Mitochondrien und deren genetisches Material übrig. Und in diese leere Eizelle wurde dann der Zellkern aus einer unbefruchteten Eizelle der Mutter hineinverpflanzt, sodass aus sozusagen zwei Müttern eine Eizelle entstand. Die wurde dann befruchtet, kommt noch der Vater dazu, also drei Eltern. Und tatsächlich ist dann ein Embryo herangewachsen. Genau gesagt waren es sogar fünf Embryonen, aber vier sind nicht gut herangewachsen, nur einer. Und der hat dann tatsächlich zur Geburt eines Kindes geführt. Genetisch könnte man sagen, aus drei macht eins. Aber wie groß ist der genetische Anteil gerade der Eizellenspenderin dann noch? Der ist sehr gering und zwar machen die gesunden Mitochondrien gerade mal 0,1% des Erbmaterials aus. Das sind 37 Gene. Das ist ein wirklich winziger Anteil im Erbgut. Man weiß nicht einmal ganz genau, welche Gene das sind, sodass man gar nicht die verschiedenen Merkmale, die da vielleicht von der Eizellspenderin stammen, feststellen kann. Und die Washington Post hat deshalb dieses Baby kein Drei-Eltern-Baby genannt, sondern ein 2,001-Eltern-Baby. Die Mutter hatte eine seltene Erbkrankheit, habe ich schon gesagt. Warum haben die Ärzte dieses aufwendige und umstrittene Verfahren durchgeführt? Was wissen wir darüber genau? Wir wissen, dass diese Erbkrankheit in den Mitochondrien steckt, also in diesen Kraftwerken der Zelle. Das heißt, die Methode musste sicherstellen, dass die Mitochondrien die Erbkrankheit nicht übertragen können. Und tatsächlich hat das Paar, das jetzt die Ärzte in New York aufgesucht hat, um dieses Verfahren durchzuführen, eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Da ist in Berichten von mehreren Totgeburten die Rede, von drei früh verstorbenen Kindern, die anscheinend wegen dieser Mitochondrienstörung sehr früh verstorben sind. Das ist sozusagen das Leigh-Syndrom. Ist das die Ursache für diese Totgeburten und die zwei Kinder oder hat es mit diesen Dingen gar nichts zu tun? Doch, auf jeden Fall. Also das ist die Ursache. Also die Mitochondrien sind irgendwie gestört. Allerdings kommt diese Krankheit bei der Mutter nicht zum Ausbruch, weil es nur eine geringe Zahl bei ihr ist. Wenn es aber mehrere Mitochondrien in den Zellen sind, die auf diese Art und Weise gestört sind, dann kommt es tatsächlich zu fortschreitenden Lähmungen und die haben bei diesen Kindern tatsächlich in einem sehr frühen Stadium zum Tod geführt. Bei diesem Drei-Eltern-Baby wird jetzt von der Keimbahntherapie am Menschen gesprochen, die erstmals tatsächlich durchgeführt, realisiert wurde. Kann man das so sagen? Ist das tatsächlich so gemacht worden? Das hängt jetzt davon ab, was man für eine Definition von Keimbahntherapie hat. Zum einen ist es ja keine gezielte genetische Manipulation und genau daran denkt man eigentlich, wenn man von Keimbahntherapie spricht. Zum anderen wurden hier die Mitochondrien übertragen und das Baby ist ein Junge. Und das bedeutet, da Mitochondrien nur über die weibliche Linie vererbt werden, dass hier nicht die gesamte Keimbahn näher weiterer Generationen betroffen ist. Das heißt, in diesem Fall ist es also keine typische Keimbahntherapie. Hinzu kommt, dass ähnliche Verfahren in früheren Jahren auch bereits stattgefunden haben, wenn auch nicht sehr erfolgreich. Bereits in den 90er Jahren hat man da Experimente gemacht, weshalb das Verfahren auch in den USA verboten ist. Und wie sieht es, kurze letzte Frage, in Deutschland aus? Möglich und erlaubt? Möglich, theoretisch natürlich, aber es ist definitiv verboten, nicht nur, weil die Keimbahntherapie bei uns verboten ist, sondern auch, weil die Eizellenspende eine Voraussetzung ist für dieses Verfahren. Und die Eizellenspende ist definitiv auch bei uns verboten. Nur in Großbritannien ist dieses Verfahren offiziell erlaubt, allerdings da auch nur unter strenger Kontrolle. Vater, Mutter, Mutter und ein Baby, Michael Lange, über den im April in Mexiko geborenen Jungen, der das Genmaterial von drei Eltern hat. Über dieses Thema sprechen auch die Kollegen bei Kultur heute, 17.35 Uhr. Sie sprechen mit der Medizinethikerin Alena Bück, sie ist Professorin an der Uni Kiel und Mitglied im Deutschen Ethikrat.